Grüße dieses Mal der MSGen. Als unsere gefallenen Kameraden für alle Fans und Joe Rogan und die Brüder. Das sind auch alle Fans. Mann, wir werden alle umleben. Die so was tun, oder was? I'll ever be a sucker. Something I'll never be.